Alright. Bist du ready? Mhm. Jetzt tun Sie doch mal Ihr Handy weg. Ich lese, was ich mir aufgeschrieben habe. Mhm. Wichtige Information. Hey, bist du in einem anderen Zimmer heute? Doch. Nee. Nett. Nein. Was ist das oben für ein Balken da? Der da. Was ist mein? Der ist mein PC-Bildschirm, mein Monitor. Okay. Der lugt die Kamera so drunter durch. So. Ah ja, stimmt, jetzt sehe ich sie da. Deine Funzelbirne. Ich wohne in einem Fachwerkhaus. Jetzt nicht mehr. Jetzt wohne ich wieder in einem Fachwerkhaus. Das ist ein guter Joke für einen Podcast. Nice. Der funktioniert sehr gut über gesprochenes. Gesprochenes Wort. Wort. Weißt du, was Onomatopoesie ist? Onomatopoesie? Nee. Was könnte es sein? Automatisch generierte Poesie. Onomatopoesie. Das sind bei so Comics diese Flash, Boom, diese Laute oder diese Worte, die was Lautes beschreiben, als so ein Geräusch. So als kleiner Starter hier, kleiner Snack, so der Meute zum Fraß vorgeworfen. Poesie, Fotografie. Alter, ich bin richtig durch und habe hier gerade auf den Screenshot-Button gedrückt, aber da müssen auf beiden Geräten FaceTime-Fotos aktiviert sein, deswegen kann man leider keinen Screenshot machen. Die Technik, Alter. Ich hab den letzten Joke gelesen im Internet, ob wenn man gleichzeitig niest und furzt, das ein Screenshot machen ist. Würde ich jetzt nicht so wie titeln, aber... Ja, du machst gleichzeitig, wie wenn du zwei Knöpfe beim iPhone oder so drücken musst. Ach so. Jetzt bohren sie. Hört man das? Ja, ich glaube schon. Shit. Nee, ist alles gut. Ich meine, das ist nicht die erste Folge, die wir aufnehmen, die durch Bohren unterbrochen wird. Davon ich weiß auch nicht, irgendwie, also die... Sag mal was. Das sind keine neuen Mieter hier, aber die bohren seit 2-3 Tagen die ganze Zeit rum. Gibt's da oben große Projekte? Wahrscheinlich. Ich klingel mal und frag mal, was das für ein Projekt gibt. Ob ich helfen kann. Ob du helfen kannst. Dir ist gerade ein bisschen langweilig. Du hast zwei helfende Hände. Und zur Not könntest du auch einfach Kaffee bringen. Ich noch einen helfenden Fuß. Oh, ich hab ein überragendes Video auf TikTok gesehen, wo so ein Dude sich ganz... Alter, das nervt so hart. Sorry, unglaublich, ey. Erzähl weiter, wir überspielen das einfach. Mich nervt es nur. Tut uns echt leid an der Stelle. So, es hat man halt nicht in der Hand. Da hat ein Dude sich lauter Gläser und Flaschen mit Wasser gefüllt und dann konnte er mit zwei so Gegenständen dagegen trällern. Dann war das wie so ein Xylophon aus Gläsern halt. Dann hat er damit eine Melodie und hat er damit das große Krabbe-Lied aus SpongeBob gespielt und nebenher mit einem Fuß einmal gegen so eine Bass getappt und da hat er so einen Stick einfach an den Fuß dran getaped und dann nimmt man es auf den flachen Boden und dann hat er im Hintergrund diesen Trap-Beat gemacht und dann klingt es halt wie dieser Remix von dem Lied. Nice. Ich weiß gar nicht, wieso ich das gerade erzählt habe. Einfach so. Mich irritiert es auch ein bisschen, das Gebore, muss ich sagen. Mhm. Nicht nur so, jetzt ist es gerade weg, jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder. Da ist es wieder. Es wird gebohrt. Aber ASMR ist immer hier ein bisschen vorhanden. Vielleicht beruhigt es ja den einen oder anderen. Der kann dann, wenn er uns zum Einschlafen hört, dann lassen wir hier so 30 Sekunden einfach noch von ein bisschen Bohrer-Melodien. Das kann ja der ein oder andere jetzt auch in unserer WhatsApp-Gruppe zurückmelden, ob sie ihn beruhigt oder nicht. Stimmt, da ist jetzt auch einiges los. Die so. Das sind jetzt 4 Leute, glaube ich, drin. Von einem auf den anderen Tag einfach... Ich habe heute 100% Zuwachs. Heute hast du Werbung geschaltet. Okay. Ja. Deswegen. Ja, wie funktioniert das? Ich habe gelesen, jemand hat einfach auf den Link geklickt und dann war er drin in der Gruppe. Ja. So schnell geht es einfach. So schnell geht es. Das heißt, es wäre eigentlich gar kein Aufwand, sich da einzuwählen. Überhaupt gar nicht. Und der Link ist in unserer Bio. Was ist die Bio? Wie funktioniert Bio das? Bio ist die Biografie in Instagram. Jetzt ist ein bisschen nah am Mikro, oder? Entschuldigung. Da kann man so Sachen reinschreiben und da steht bei uns der Link in die WhatsApp-Gruppe dran und dann öffnet sich WhatsApp. Es muss natürlich auf einem WhatsApp-fähigen Gerät gemacht werden. Hast du da Beispiele für ein WhatsApp-fähiges Tablet? Eigentlich alles, bis vielleicht auf der Kühlschrank oder der Fernseher. Aber kommt, wird nachgefälscht. Deutschland sagt, Schwabenland, Fernseher. Und dann kann man auf Beitreten klicken und dann ist man drin. Und was erwartet einen dann? Spaß und ganz viel Spaß. Ah, okay. Katzenvideos? Und ein ganz klein bisschen Spaß noch. Ein Quäntchen Spaß noch oben drauf. Ja, aber so ein bisschen okay. Spaß immer. Also. Also, da wird über alles geredet. Über Gott und die Welt sozusagen. Über alles. Über alles. Ja. Lasst euch nicht entgehen. Komm. Nach der grandiosen Werbung auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist für viele Leute auch der Aufwand zu groß. Immerhin muss man eine App öffnen, die wieder eine App öffnet und dann ist man. Ja. Kann man da, und dann muss man ja noch was sagen. So oben ja, drauf. Dann muss man ja noch. Also, dann fängt die Arbeit erst so richtig an irgendwie. Und man wird halt automatisch gekickt nach 30 Tagen, wenn man nichts geschrieben hat. Das war Spaß. Ihr könnt auch stille Mitleser sein, wenn ihr das sein wollt. Also ihr könnt da reinkommen und auch nichts tun. Okay. Aber wir freuen uns natürlich über Feedback. Und Shoutouts. Wenn alle 20 Leute kommen, die uns auf Spotify reinfollowen, dann ist es schon eine ganz gute Meute da drin eigentlich. Da haben wir 20 Leute. Könnten wir mal so eine Party starten. Mal eine Million, dann ist das schon ganz schön viel. Und machen zwei jeden Tag eine Million. Dann hat man noch gleich schon mal zwei. Oh Mann, ich bin halt richtig durch den Wind. Ich glaube, ich werde krank. Mal wieder. Mein Immunsystem ist nicht Coronavirus sicher. Ich glaube, du hast die angefangen von irgendeiner Person auf der Street. Aber kann einfach passieren so. Ja, aber da hätte ich ja in Göppingen sein müssen. Oder in Italien. Da geht's auch gerade. Zum Glück war ich letzte Woche in Italien, bin über Göppingen geflogen. Nee, aber ich weiß nicht. Ich glaube, also ich irgendwie bin ich geteilter Meinung mittlerweile, so ein bisschen. Inwiefern? Also ich glaube immer noch, dass es noch das nicht so krass ist einfach. Aber ich glaube, es ist krasser als Vogelgrippe und so ein Bums. Anscheinend wurden ja Leute einfach wieder heimgeschickt, wo eigentlich genau die Symptome hatten. Wo? Und die Ärzte gesagt, nee, das testen wir nicht, das wird schon passen. Wo wurden die heimgeschickt? Ja, wo sie beim Arzt waren, mit den Symptomen, die man hat eigentlich. Also in Deutschland? In Deutschland, ja. Okay. Also hat ein Geschäftskollege erzählt, seine Tochter, die hatte so, glaube alle Anzeichen, die bis jetzt bekannt sind. Stabil? Dann sagt der Arzt, ja, das ist nichts, alles gut. Das wird schon wieder. Es ist ja auch so, also die, was weiß ich, so Robert Koch und so Institut, die geben ja brutale Entwarnungen. Die sagen halt, man soll vorsichtig sein und so. Klar, es ist nicht damit zu spaßen, weil es halt immer noch ein Virus ist. Aber im Endeffekt ist nichts Schlimmeres als eine Grippe. Sagen die so expertenmäßig. Aber weißt du, die andere Seite ist halt auch so, dass das Ding in Italien ankommt und so Sachen wie Lidl und Aldi sofort alle Kontakte nach Italien kappen. Und dann denke ich mir auch so, okay, krass, das geht ab. doch ein bisschen schlimmer als gedacht oder so. Ich weiß, es ist so ganz schwierig, das einzuschätzen. Aber ja, du hast recht, ich glaube, das wäre auch ein brutaler Aufwand für Ärzte, jeden, der mit bisschen Schnupfen kommt, zu checken da drauf. So. Weil da gibt es eine relativ gute Scrubs-Folge auch, wo die das Thema behandeln. So Epidemie, Panik und so Zeug, wo sie, wo halt sobald diese, das in den Medien ist, rennt halt jeder beim kleinsten Anzeichen zum Arzt. Und dann hast du halt plötzlich brutal voll Wartezimmer und musst das halt alles auch behandeln können und so. Und ich glaube, die Ärzte können es halt schon relativ gut einschätzen und schicken dann halt auch die Leute wieder heim, vermutlich. Ja. Alter. Oder sie wissen halt. Hörst du das? Ich höre das, ne? Oh, ich glaube, ich hab die Woche mal ein kleines Experiment gemacht und habe den Ton von meiner Uhr angemacht, aber businessmäßig hätte ich die jetzt eigentlich vorher kurz stumm schalten sollen. Naja, nichtsdestotrotz. Ich würde sagen, wir machen mal Go, oder? Du wolltest noch irgendwas sagen, gerade eben zum Virus. Weiß ich nicht mehr. Aber ist auch egal. Aber ist auch egal. Ist auch schon egal. Spät jetzt. Grüßes. Was hast du so gemacht die Woche? Vieles Verschiedenes. Ah, okay. Ein bisschen. Ich war schwimmen am Freitag. Alter. Im Schwimmbecken. Oh. Im Bad. Ja, komisch gewesen, wenn du irgendwo anders schön ist. Ja, war ja, crazy schwimmen dort. Da kann man. Park. Im Teich. Im Teich, im Park. Im Ententeich. Da kann man einfach seinen Kindergeburtstag feiern. Wie früher im McDonald's. Da, im Bad. Da im Bad, in welchem Bad? Da im Bad. Im Oskar-Frech-Bad in Schorndorf. Was ist denn das für ein Bad, Alter? Da kommt dann. Frech-Bad. Da kommt dann so eine Entertainerin, wie auf so einem Malle-Club-Urlaub. Und dann macht die da mit den Spielchen und dann hüpfen sie ins Wasser und schwimmen da rum. Und dann kannst du als Elternteil einfach komplett entspannt nebendran. Bisschen rumchillen und zum Schluss packst die alle wieder ein und gehst heim. Ist eigentlich ganz okay, ist aber der Deal. Es gibt da, online gibt's Webcams. Okay. Kann man sich das Oskar Frechbad von außen anschauen. Warum fährst du ins Oskar Frechbad, wenn es den Baggener auch im Bad hat? Weil die Karte, weil wir wollten nur 2,5 Stunden und da war die, glaub, direkt so 2-3 Euro teurer im. Und dann nimmt mal die 3 Euro Spritverbrauch in Kauf. Ey. Keine 3 Euro. Wir waren ja zu zweit. Das ist auch wieder richtig. Ja, okay. Also, da habt ihr richtig die 50 Cent eingespart. Vielleicht. Aber sonst hätten wir das die tollen, tollen Dinge da nicht erlebt. Nimm mal alles mit. Kostet so ein Kindergeburtstag dann extra irgendwie? Ich glaube schon. Aber ich glaube unterm Strich ist, glaube ich, ganz okay. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich bin jetzt nicht hier der Angestellte von dem Laden. Also ihr habt euch beide eine Einzelkarte 2,5 Stunden Badezeit gekauft. Genau, ein Fünfer. Die für 5 Euro. Das finde ich auch ein fairer Preis da dafür irgendwie. Ja, mäßig nur 3,50. Dann habe ich leider keine. Ihr hättet noch mehr reingespart, wenn ihr euch eine 10er-Karte rausgelassen hättet oder sogar eine 20er-Karte und halt mehrmals gegangen wärt. Kann man auch Punkte sammeln dann? Nee. Ganz billig wird's bei der Familienkarte 2,5 Stunden Badezeit, weil da darfst du nämlich ein paar Leute mitnehmen. Ich weiß nicht wie viel, aber es kostet nur 11 Euro. Oh. Das hört sich nicht schlecht an. Ja. Aber man muss ja erstmal die Location abchecken. Vielleicht. Ja, und wie war's? War kalt, wenn man nicht im Wasser war. Ja, an manchen so Stellen, aber ansonsten, ich bin geschwommen eine halbe Stunde lang. Das war crazy. Da habe ich gemerkt, dass es ganz komisch ist beim Schwimmen, dass man da nicht richtig merkt, dass man schwitzt. Das ist ja eigentlich so beim Sportmachen schon ein krasser Indiz, wie anstrengend es ist. Je mehr man schwitzt einfach. Mhm. Aber wenn du im Wasser bist, dann schwitzt halt einfach nicht. Und dann das stinkt halt das Wasser irgendwann. Ja, schon irgendwie, gell? Und das Witzige war ja, dass der Impuls, da hinzugehen, kam bei mir, wo ich einfach auf meine Arbeit ins Klo gehen wollte. Ui, Digga, das ist laut. Entschuldigung. Hey, da ist der Duber der Hände. Entschuldigung. Und dann hat es da nach Klo gerochen. Auf dem Bad. Wo hat es nach Klo gerochen? Nach Chlor. Aber es riecht doch überall nach Chlor im Hallenbad. Ja, im Hallenbad, aber ich war gerade auf der Arbeit und wollte aufs Klo gehen. Und da wurde geputzt. Und dann hast du den Geruch in der Nase. Und dann ja, denkst vielleicht du, reinigen die mit Chlorreiniger. Ja, aber normalerweise riecht es da nicht so. Oder ich habe zumindest nicht den Augenblick abgepasst, zu der Zeit da aber zu das, sein. Das riecht ja nur nach Chlor, weil Chlor mit Pisse reagiert und dann riecht es nach Chlor. Da weiß ich auch nicht, ob das ein Mythos ist. Ich glaube, es ist so. Ich glaube, Chlor riecht nach nix. Das habe ich auf jeden Fall auch mal gelesen, ja. Mhm. Aber sobald es mit der Pisse reagiert, stinkt es nach Chlor. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Ich weiß auch nicht. Das wäre ein nice Fake-Check eigentlich. Zurück zum zum Oskar Frechbart. Wart ihr auch saunieren oder nur schwimmen? Naja, nur schwimmen. Ich weiß nicht, in 2,5 Stunden, da gehst du halt so einmal kurz in jedes Becken rein. Was seid ihr auch rausgeschwommen? Ja, da gibt's ein Außenbecken. Das ist eigentlich den sieht man auf der Webcam, okay. Den Becken. Was rate den mal? Moment. War ein Blubberdüsen dran? Ist das so ein Steg in der Mitte oder was? Nee, ich glaube, das ganz Außenbecken. Das ist ja im Sommer auch ein Freibad, das Ding. Ah ja, dann würde es Freibad sein, weil Haus, das Hallenbad ist relativ weit entfernt. Und hat so eine Rutsche, die so außen, nach außen geht. Die ist crazy, die ist im Auge gerutscht. So eine Rutsche, ist die dunkel innen drin? Ja, die hat so eine Stelle, da wird die, wenn du richtig schnell bist, ist es so ein ganz enger Radius und da geht es dann ganz schnell so rechts, links und als dunkel ist und du schnell bist, dann haut es dich halt so hin und her. Das fand ich ganz geil. Und unten ist dann eine Uhr. Bei Score, Alter, 14,8 Sekunden habe ich hingelegt. Und das Witzige war, dass meine Eltern an dem gleichen Tag davor auch dort waren. Also wir haben uns, glaube ich, ganz knapp verpasst eigentlich an dem Tag. Und mein Dad hat auch gemeint, er hat genau die gleiche Zeit gemacht. Aber es war halt nur so ein Try. Und ich konnte nicht richtig anlaufen, weil das Mädel hinter mir so dicht aufgerückt ist. Und dann kannst du halt nicht so dich so reinballen. Aber war, glaube ich, besser so. Sonst hätte ich halt weggeschubbt. Ja, sorry, ich müsste da mal ein bisschen wie so ein Profi. Das war doch im Aquatoll, oder wo es diese dunkle Rutsche gibt, wo dann das auch ist, so. Glaub, überall eine dunkle Rutsche. Aber wo dann so, wo du durch so Wasservorhänge durchrutscht, die so beleuchtet werden, immer so blitzmäßig. So. Das kann sein. Das Aquatoll. Ja, da gab es die Wildwasserrutsche, die war richtig geil. Da haben wir immer versucht, draußen rauszurutschen aus der Rutsche. Ja, ja. Und dann hat man so draußen gechillt. Das war nicht easy, weil man da eigentlich auch so schnell war. Ja, du musstest so an einer Stelle, musstest schon so richtig nach rechts raus und hat sich so über die Rutschbegrenzung rausgeballert und konntest aber richtig kontrolliert landen draußen. Und dann warst du außerhalb von der Rutsche, außerhalb vom Becken und dann hingen wir da immer so rum. Waren dann die coolen Kids dann? Da waren die richtig coolen Kids und dann sind wir immer in das Außenbecken reingesprungen, weil das die Wildwasserbahn, die geht ja am Außenbecken so einmal außenrum vorbei. Und dann sind wir so über die Rutsche drüber ins Becken rein. Das war mal Zeit, ne? Junge. Da waren wir noch wild unterwegs, genau. Ey. Ich würde echt gerne mal so eine Rutsche mit so einem Ring rutschen. Bin ich noch nie. Noch nie? Nee. Weißt du, was ich meine? Also, wo du so in so einen Autoreifenring dich reinhaust. Wo es dann auch mittendrin so Stellen gibt, wo es wie bei so einer Achterbahn dich so hoch beschleunigt. Ja, genau. Auf so einem Bändle und dann rutscht oben runter. Oder ja. Ich war mal in einer, die war so ganz breit, da konntest du mit solchen Ringen, glaubst du, so fast drei nebeneinander einfach runterrutschen. Das war crazy. Das war wie so ein Riesenfluss einfach. Alter. Das war crazy. Das ist ja verrückt. Ringrutschen. Das gibt's voll oft. Ja, Entschuldigung. Ja. Das gibt's ja relativ häufig in, Amüsement-Parks. aber wer will in so einem Vergnügungspark so eine richtige Wasserrutsche rutschen? Das macht doch keinen Schwein. Was ist eine richtige Wasserrutsche? Ja, halt eine Rutsche, wo du nicht in einem Gefährt drin bist, sondern höchstens auf so einem Reifen und dann da so komplett ins Wasser gehst. Wer macht denn das in einem Vergnügungspark? du fährst ja so Fahrgeschäfte und so und wirst vielleicht bei der Wildwasserbahn ein bisschen nass, weil die so reinjumpt ins Wasser und dann spritzt es so hoch links und rechts vom Waggon und trifft dich so. Aber wer rutscht denn? Dann muss ja Badeklamotten in den Freizeitpark anziehen und dich umziehen. Das macht doch kein Schwein, oder? Ich weiß, dann gibt's hier sowas überhaupt. Hier in der Gegend? Ja. Der Schwabepark? Da ist es so. Ich weiß nicht, aber... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in einem Vergnügungspark war, wo es so eine Angelegenheit gab. Doch, das gibt's safe. Das safe. Ich kann jetzt nur keine Beispiele liefern, aber es gibt's 100 pro. Ich erinnere mich dran, auf jeden Fall, an sowas mal vorbeigelaufen zu sein. Und dann hast du aber nicht... War deine Familie nee, natürlich, nicht. Das macht ja keiner. Das macht doch niemand. Und dort sind dann auch nie Leute? Oder gibt's dann so die eine Familie, die dann doch denkt... Das machen wir da. Wir tun zwar vorher noch auf dem Esel reiten und hinterher auf der flotten Lotte einmal eine Runde drehen, aber zwischendrin fahren wir hier mit der Reifenrutsche. Und dann die wilde Maus hinterher. Hey. Wilde Maus. Wie würdest du dein Hallenbad nennen oder dein? Hands down, ich hatte den wirklich besten Vorschlag zusammen mit einem Kumpel, für das Hallenbad in Backnang. Stimmt, da konnte man so als Bürger so das einreichen. Wir haben es nicht eingereicht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt preisgeben soll, weil in ein paar Jahren wird es vielleicht wieder ausgeschrieben und dann könnte ich damit richtig hart punkten, so, weil das dann der Name bei Willi Lachenmeier wäre, so von mir aus. Aber ich sag's jetzt einfach, mein Vorschlag fürs Backlanger Hallenbad wäre damals gewesen Backvarium. Wäre es schon nicht schlecht. Ja, ja. Und ich muss immer über Wortspiele gehen, natürlich. Ist egal, in welchem Ort. Gab es noch einen anderen in der näheren Auswahl? Nee, das war, wir haben Dinge konsumiert per Rauchutensil. Okay. Die vielleicht nicht ganz erlaubt sind und waren dann sehr witzig drauf. Und das war tatsächlich der erste Vorschlag. Und wir haben uns so kaputt gelacht darüber, dass das so unser Ding war. Und dann haben wir gesagt, Alter, das, so nennen wir das mal, wenn wir es mal entscheiden. Und das war halt noch so ein bisschen in der Kifferzeit. Und da hatten wir dann halt nur drüber gelacht, aber es nicht eingereicht. Das wäre bestimmt, das wäre 100 pro Aquarium geworden und nicht das Wonnemar. Bitte. Wonnemar. Dann hast du irgendwie gar keinen Bezug zu Backnang. Nee, überhaupt null. Gut, muss es jetzt auch nicht zwingend, aber es ist auch schon witzig irgendwie. Ich feiere das auch, wenn es irgendwie... Ja, schon, wenn so hier das Oskar-Frech-Bad in Schorndorf, das ist mehr als ein Bad. Also mehr mit EE geschrieben, mehr als ein Bad. Das Oskar-Frech-Seebad ist mehr als einfach. Schreiben sie, glaube ich, 100 Mal auf der Internetseite. Ja, ich würde immer über den Stadtnamen oder irgendwas, was mit der Stadt zu tun hat, einen nicen Gag machen. Irgendwas zu zimmern. So. Jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Das ähnlich ist wie Backvarium. Aber Backvarium wäre geil gewesen. Das Baklava. Das kam jetzt aus dem Nichts, ey. Baklava. Das passt vielleicht jetzt nicht so gut für ein Schwimmbad, das aber ist bestimmt so. Nee, also schon. Ich gehe aber, deswegen muss ich auch kein Schwimmbad benennen. Ich gehe eigentlich so gut wie nie ins Schwimmbad. Ich bin nicht so die Wasserratte. Oh, nicht. Das war auch ganz komisch. Das war wirklich nur dieser Chlor-Trigger. Und das Problem ist ja dann, wenn du dann dort bist in dem Bad drinnen, riechst du ganz kurz das Chlor, bist aber währenddessen so beschäftigt mit Umziehen. Und wenn dann dort bist, hat sich so dein Gehirn daran gewöhnt. Und dann kannst du ja gar nicht mehr differenzieren. Du weißt nicht, wie das riecht. Du musst dafür rausgehen und wieder reingehen. Ja. Ich finde auch... Also ich gehe, was ich gern mache, sind so Thermensachen und so Wellness-Zeugs, weil das ist geil, weil es da immer so ruhig und entschleunigt ist und so alles. Aber so normale Schwimmbäder gehen mir so auf die Nüsse, Alter, wenn da so die Kinder rumrennen und so, da bin ich schon ein Rentner. In einem Schwimmbad bin ich gefühlt ein Rentner, da möchte ich meine Ruhe, ins wärmste Becken einfach reinflätzen und dann für 2 Stunden da drin rumliegen. Ja, echt sowas, Alter. So treiben lassen einfach. Ich war mit Lissi in Jena meine Schwester besuchen letztes Jahr. Und da waren wir in der Nähe von Jena in so einer Therme auch. Und es war so geil, weil da war einfach nichts los. Es war unter der Woche ein Abend. Da waren so vielleicht neben uns irgendwie noch 20 andere Menschen drin. Und die war riesig. Die hatte, glaube ich, 5 Becken oder so. Und in dem einen Becken, das war so ein bisschen wärmeres Wasser, da konnte ich wirklich die ganze Zeit so treiben lassen, weil halt nur an niemanden dran gestoßen bist und einfach so ins Wasser gelegt und gechillt. Und dann gab es ein Becken, Alter, das war so geil. Das war richtig warmes Wasser und das hatte so eine spitz zulaufende Decke und da waren so, wie wenn du durch ein Kaleidoskop guckst, so Mosaikmuster, so voll verschickte Mosaikmuster an der Decke. Und wenn du deine Ohren und das Wasser getan hast, dann lief da so brutale Entspannungsmusik. Und hast dich so aufs Wasser gelegt mit den Ohren unter Wasser und die Augen aufgemacht und dann so bei Entspannungsmusik durchs Wasser die Decke angeguckt, die so voll trippy war mit diesen Kaleidoskopmustern. Alter, das war geil. Solche Erfahrungen sind, Alter. So hart gefeiert. Ich wäre da nie wieder rausgegangen. Was war das für ein Ding? Eine Therme. Wo war das? Nicht hier. Bei Jena, okay, irgendwo, okay, in Thüringen. Okay. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Wir sind, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder so gefahren von Jena aus. Das ist also, so Thermendinger kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Vor allem, also es gibt in Sinsheim eine richtig gute. Und die hat irgendwie, ich glaube, samstags oder sonntags an irgendeinem Wochenendetag sind da Kinder verboten und Smartphones. Das ist richtig geil, weil dann ist so wirklich die Leute wegen der Therme da drin und weil sie entspannen wollen und da will niemand dem anderen auf den Sack gehen und da ist so voll ruhige Stimmung die ganze Zeit und jeder genießt einfach nur. Man streitet sich nicht um irgendeinen Platz im Whirlpool oder so, sondern man checkt, okay, vielleicht will mal jemand anders hier hinsitzen, geht dann raus und dann kommt der Nächste rein und so und das ist übelst nice. Also so Thermen mit so einem speziellen kinderlosen Kram sind sehr, sehr empfehlen. Das ist nervige Pack. Nee, also ich bin ja wirklich sehr, sehr kinderfreundlich. Du hörst dich schon alt an, wenn du sowas sagst. Wie gesagt, bei Schwimmbädern bin ich Rentner. Da bin ich wirklich raus aus meinem Garten. Ja, es stimmt schon, da ist schon was dran. Geht schon manchmal, gehen sie einen richtig auf den Sack da, aber... Ja, weil das ist halt für mich so das Ding, ich gehe dorthin, weil ich mich entspannen will, weil ich meine Ruhe will. So, ich gehe nicht ins Schwimmbad, um da rumzurennen und hi, oh, hi. Ich möchte da wirklich, wenn ich ins Schwimmbad gehe, dann will ich runterkommen. Dann will ich das einfach nur genießen, da drin zu sein und das Wasser um mich rumzuspüren und so. Und deswegen gehen die mir da wahrscheinlich so schnell auf den Sack. So Leute, die rumrennen und nach ihren Kindern schreien und die Kinder, die rumrennen und dann Leute, die mit dem Handy rumhantieren und was ist die, oh Gott, Alter. So entschleunigt wie möglich. Entschleunigt. So entschleunigt wie möglich. Ja. Verweilen. Richtig. Sehr richtig. Gut. Wo alle sich auch dran halten. So, wo es niemand gibt, der irgendwie, was weiß ich. Weil wenn ich auf den Spielplatz gehe, dann ist mir scheißegal, weil dann gehe ich auf den Spielplatz und weiß, dass da die Kinder rumrennen und dass sie da laut sind, dann feiere ich das, weil die Spaß haben. Aber ich gehe halt wirklich nur ins Schwimmbad, um zu entspannen. Und dann will ich auch meine Ruhe haben. Meine gottverdammte Ruhe. Ja, so viel dazu. Ja, willkommen beim Bade-Podcast. Beim Bade-Podcast, Alter. Glaubst du, es gibt einen Bade-Podcast? Es gibt so ein Badeforum. Badeforum gibt's safe. Das gibt's wirklich safe. Da gibt's so ein paar Verrückte, die sich austauschen bestimmt. Ich bin da letztens über so ein Instagram-Profil gestolpert, so ganz zufällig in dieser Suche werden dir doch so Sachen vorgeschlagen. Und da bin ich in so ein Rabbit Hole reingezogen worden, immer tiefer. Ich habe auf eins geklickt und bin dann über einen Kommentar dort drunter auf ein anderes Profil. Und so, da bin ich richtig reingezogen worden. Dann bin ich auf einen Channel auf ein Instagram-Profil gestoßen, wo einer einen Sauna-Ratgeber geschrieben hat und hatte irgendwie 35 Follower auf Instagram, ähnlich viele wie wir. Und hatte aber, glaube ich, 150 hochgeladene Bilder Und immer so ein Bild von sich, wie er so ganz komisch grinst mit seinem Saunaratgeber so neben sich vor so einem Schwimmbad oder so einer Sauna. Heute war ich mal wieder saunieren hier in der Lüneburger Heide. Das fand ich super. Nee, und ich glaube, wenn es solche Menschen gibt, dann gibt es bestimmt auch Foren, wo sich die austauschen darüber. Ich meine, ich würde die Behauptung in den Raum stellen, dass es für fast alles ein Forum gibt. Ich glaube, es ist halt echt so. Ja. Fand ich ganz interessant, unseren Talk Legends. Ja. Über die ganzen Foren, über das Bernforum. Das Bernforum, hast du gesucht mal mit nee. Dabei? Nee, ich glaube, da will ich auch nicht sein. Das Bernforum, ey. Ja, das, also, ich glaube, also wir haben es ja auch letztes Mal gesagt, so, das war halt so ein Zwischending zwischen Social Media und nichts im Endeffekt. Was so der Vorreiter von Social Media oder so Instant Messengers, dass du dich halt damit, vor allem halt mit Gleichgesinnten getroffen hast und über Dinge palabert hast. Und das ist eigentlich auch, fehlt heute so ein bisschen, weil heute musst du ewig lang suchen, bis du Leute findest, die genau über das Gleiche reden wollen, so ein bisschen. Manchmal über so Facebook-Gruppen, aber auch da nicht so wirklich. Und die Foren sind heutzutage relativ tot eigentlich. Du bist so der große Forenexperte um das. Boah. Zu beurteilen. Ich war sehr viel in Foren unterwegs. Kennst du alle? Ich war sogar in Foren unterwegs, in Gildenforen von WoW. Da hatte jede verfickte Gilde früher ein eigenes Forum, ein eigenes Board. Da muss ich ja organisieren so, alles. Und so außerhalb von WoW konnte ich auch ein bisschen talken. So. Und ich habe tatsächlich in meinem Leben 5 oder 6 Bewerbungen geschrieben. Nee, es waren mehr. Aber sagen wir 10 Bewerbungen geschrieben und nur 9 davon waren für die Arbeit. Okay. Also ich habe mich in WoW-Foren für Gilden im Forum beworben. Hast du dann auch einen Lebenslauf abgeben müssen oder wie läuft das ab? Echt jetzt? Ich hab die sogar noch irgendwo. Ich könnte mal als Schmankerl irgendwann ein Bild davon posten oder so. Das, ich muss noch dazu sagen, das ist noch gar nicht so arg lang her. Das sind vielleicht 5 Jahre oder so. Oh boy. Ja, wenn du raiden willst und du auf hohem Niveau spielen willst, ey, dann musst alles dafür geben. Gibt's da auch so eine Vermittlungsseite, wie bei Elite Partners, für so Clan? Es gibt halt so Seiten, wo aufgelistet ist, welche Gilde wie gut auf welchem Server ist im Endeffekt. Und da haben ein Kumpel und ich damals dann so rausgesucht, bei welcher wollen wir uns bewerben. Wenn es sich dann so, die haben so und so viele Bosse schon getötet, das ist das Wichtige in WoW. Und dann sagst du halt, ich möchte eine ambitionierte Gilde, die vielleicht von den 8 Bossen momentan schon 5 getötet hat. Und du hast dich da halt im Forum beworben und halt mit so echtem Namen, was man so schafft, wann man online ist, einen kleinen Lebenslauf geschrieben, einen WoW-Lebenslauf noch mit welchen Erfolgen und so. Und dann hast du ein Bewerbungsgespräch geführt. Du hast ein Bewerbungsgespräch geführt. Ja, so. Guten Tag, Herr. Sie interessieren sich so für World of Warcraft. Das war halt echt so, Mann. Du wurdest dann, so in dem Forum kam dann so die erste Antwort, ja, wir, die Offiziere und ich, wir besprechen uns jetzt mal über die Bewerbung, wir melden uns dann wieder. Dann haben sie sich so nach einer Woche oder so wieder gemeldet. Ja, also es gefällt uns ganz gut, aber wir würden uns gerne noch kennenlernen. Komm mal heute Abend um 18 Uhr auf unseren Teamspeak. Und dann musst du auf Teamspeak mit denen talken. Und der gemeinsame Kumpel von uns beiden, ich sag den Namen jetzt nicht, ein ganz entfernter Kumpel mittlerweile aus TG-Zeiten noch, der hat sich auch mit 13, 14, 15 schon für solche Gilden beworben und hat dann beim Bewerbungsgespräch immer die Stimme verstellt, damit sie denken, er wäre über 18. Aber schon verrückt, wie man sich da so auftut, irgendwie das so halbwegs professionell machen zu wollen, als ob das so einen krassen Unterschied machen würde, wie wenn man das einfach irgendwie so, ob es entscheidet, ja, keine Ahnung. Das Ding ist, also gerade WoW war früher sehr Gelegenheitsspieler unfreundlich. Du musstest wirklich viel investieren, um gut zu sein und viel, viel Skill oder viel Können haben, um gut zu sein, so sage ich mal. Und deswegen, also heute gibt's das, glaube ich, auch gar nicht mehr mit den Bewerbungen. Heute schreibst du jemand an und sagst, hey, ich würde gern bei euch mit. Und dann sagen diese, okay, dann komm halt mal mit. Früher mussten die Leute halt, wenn sie Erfolg haben wollten, wirklich richtig sicher sein, dass der auch den Erfolg mittragen kann, dass der auch gut ist, der Kerle, so. Das Spiel wurde über die letzten Jahre halt so angepasst, dass jetzt Gelegenheitsspieler viel mehr davon haben auch, was ja auch nicht schlecht ist für die, die halt nicht viel Zeit haben zum Zocken. Aber wie gesagt, früher war es halt sehr viel schwieriger. Und wenn du da nicht genau geprüft hast, wie die Leute sind, dann hast du halt die Katze im Sack gekauft und am Schluss ist die komplette Gruppe dran zerbrochen, weil dann die Leute halt gesagt haben, oh, was bist denn du für einer, holst hier jeden rein, jeder kann hier mitmachen und ich will mit so einem Scheiß nichts zu tun haben und so. Und deswegen musste ich da Bewerbungsgespräche führen. Ist mir auch nicht peinlich, ich stehe dazu. Ich sag's immer wieder so, WoW ist so ein großer Bestandteil von meinem Leben gewesen. Ich spiele das seit kurz nach dem Release, eigentlich seit 2006, Ende 2005, Anfang 2006. Also seit 14 Jahren mittlerweile. Mehr oder weniger die ganze Zeit aktiv. Und es war so eine geile Zeit und ich will's nicht missen. Deswegen stehe ich auch dazu, dass ich da Bewerbungsgespräche geführt habe, weil es gehört einfach dazu. Und ich habe so viele Erfahrungen dadurch gemacht. Mein Englisch hat sich so krank verbessert durch das Spiel. Ich würde niemals so gut Englisch reden, wie ich es heute tue, wenn ich nicht das Spiel gespielt hätte. Okay. Das ist schon, ja. Ja, so geht's mir eigentlich auch, wenn ich Counter-Strike spiele. Kann ich eigentlich auch fließend Russisch. Ja. Gar kein Problem. Suka blöd. Suka blöd. Roshbi. Fühlt man sich bereit fürs Leben, wenn man ein bisschen gezockt hat. Auf jeden Fall. Habe ich ja auch tatsächlich in meiner Bachelorarbeit so ein bisschen drüber geschrieben. Ich habe so über den Einsatz von Videospielen in der sozialarbeiterischen Praxis geschrieben und habe aber auch so ein bisschen beleuchtet, wie es denn ist mit Lernaspekt und so. Und es ist definitiv mittlerweile fast, also was heißt fast, eigentlich wissenschaftlich bewiesen, dass du durch Spiele auch sehr viel lernen kannst, gerade am Beispiel von Age of Empires zum Beispiel haben brutal viele einfach Geschichte gelernt, weil du Geschichte nachspielst, aktiv mit den Kampagnen, die es dort gibt und einfach die Geschichte dann kennenlernst und durch das Spiel prägt sich das viel mehr ein, wie wenn du einfach so ein scheiß Buch im Unterricht aufschlägst und der Lehrer dir sagt, jetzt liest du mal die 5 Seiten durch und dann erzählst du mir was drüber. Ja. Wenn du da aktiv im Spiel quasi interagierst, bleibt das so viel mehr im Kopf drin. Und das, also da ist Age of Empires nur ein Spiel, es gibt mittlerweile auch ganz viele Lernspiele und so, die halt wirklich funktionieren. Was war dein Go-To-Lernspiel so in deiner Vergangenheit? Mein Go-To-Lernspiel, welchem Spiel denkst du, hast du am meisten gelernt? Ja, WoW. Definitiv ja, okay, WoW. Nach aber WoW. Wenn man das klammern würde, wo habe ich noch sehr viel gelernt? Also, ich habe in der Jugend eigentlich gar nicht so viel gespielt, immer nur bei den Freunden ab und zu. Und da haben wir immer, wie hieß Adi? Adi gespielt. Ja, der hatte noch so einen kleinen Bruder, das ist Adi Junior, hieß das andere, glaube ich. Die zwei Dinge haben wir richtig oft gespielt. Und da habe ich schon ein paar Sachen auch mitgenommen, dann, wo ich in der Schule dann anwenden konnte, so. Also irgendwelche Rechentricks und so hat der einem immer beigebracht. Rechnen mit Adi, das war richtig cool. Solche Dinge, ja doch. Ich hab's immer meine Schwester spielen lassen und dann die Games gezockt, die man freigeschalten hat. Aber es war irgendwie so Englisch, was weiß ich, welche Klasse. Und ich hatte halt kein Englisch, ich hatte halt keine Chance, da irgendwas zu machen. Ja, das war für immer für jede Klasse quasi. Oder hast Deutsch? Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich hab, glaube immer nur Mathe. Mathe mit Adi, Rechnen mit Adi. Ja, Mathe hätte ich, glaube ich, zerlegt einfach. Das kriegt man schon hin. Das ist was man so wirklich richtig gut üben kann eigentlich. Nee, wir hatten immer so ein Game, das habe ich mal geschenkt bekommen, so ein Quiz, wo man auch gegeneinander spielen konnte. Also Quizduell. Ja, das hieß halt, ich glaube von Was ist was oder so. Mhm. Von Trivago war das auf jeden Fall, so mit so einem Schnörkel. Von Trivago? Ah, Trivago ist das Ding, wie heißt es? Tivola. Showroom. Timo, ich dachte gerade, Alter. Ich bin schon impliziert von so einem Werbungspump. Und es war nice, da gab es dann zwischendrin auch so Level, da musste man dann sein, man hat die Punkte, die man gespielt hat, an einem bestimmten Punkt setzen können, dass sie sich verdoppeln oder nicht. Mhm. Dann kannst du halt, wenn du eh wenig Punkte hast, hast du halt gerisked, weil du hättest sonst eh keine Chance gehabt aufzuholen und so. Dann hat es noch so ein bisschen strategische Elemente drin. Und da waren halt einfach lauter Allgemeinbildungsfragen drin. Und das finde ich eigentlich immer so am interessantesten an so Quiz-Games. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich habe analog an Quizspiele noch eine Erinnerung. Und zwar gab es früher, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, so ein Kindermagazin aus so ein bisschen Was ist was oder Welt der Wunder mäßig, aber halt für Kinder, das hieß Flohkiste. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und da gab es so... Sag mir glaub was, ja. Da gab es so ein Gerät, das war die Flohkiste im Endeffekt. Das war so ein, wie soll man es beschreiben? Das war wie ein Buch, aber kein Buch, sondern einfach so ein Kasten, wo du dann obendrauf Quiz-Fragen legen konntest. Zu dem Heft, das du bekommen hast, hast du so eine Schablone Quiz-Fragen bekommen. Und dann war da eine Frage und eine Antwort. Und du musstest die Frage antippen und dann die Antwort antippen. Und wenn das gestimmt hat, dann hat der Karsten richtig gerufen. Der hat das erste gerollt. Dann so richtig. Ich weiß nicht, ob ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt. Aber auf jeden Fall konntest du die Folien runtermachen. Und dann hast du drunter den Schaltkreis im Endeffekt gesehen. Und hast gesehen, welcher Bobble mit welchem Bobble verbunden ist. Und dann konntest du immer die Quizfragen drauflegen, gucken, die Frage hier will ich beantworten, dann Folie runter, der Bobble ist mit dem verbunden und dann Folie wieder drauf und beide klicken so richtig. Und dann hast du viel gelernt dabei. Ja, solange du wenigstens Spaß dabei hattest, hat sich's gelohnt, aber ansonsten ist es ja eher ein bisschen dubbelig. Nee, aber wo ich auch noch wirklich viel gelernt habe, viel übers Leben, und die Psyche war bei Senua Hellblade oder so. Senua Sacrifice Hellblade heißt das Spiel. Das klingt jetzt erstmal ganz komisch, aber da geht's im Endeffekt um eine junge Frau, die eine Psychose durchlebt. Und der Spieler, also du wirst am Anfang von dem Spiel gewarnt, dass du im Endeffekt jetzt eine Psychose durchlebst und dann spielst du in ihrer Psychose. Und das ist verdammt interessant, Alter. Weil die das wissenschaftlich dargestellt haben, im Endeffekt, wie jemand eine psychotische Episode oder eine Psychose an sich durchlebt. Das ist voll krass. Okay, das kann ich jedem nur empfehlen, der so ein bisschen, also generell ein schönes Spiel, schön designt und hat auch übelst viele Awards abgeräumt. Aber hat halt zusätzlich noch diesen Lerncharakter, was die Psyche angeht. Und das ist echt geil. Also kann ich nur empfehlen. Wie lange spielt man da so grob rum? Ich glaube, die Spielzeit ist, glaube ich, 7 Stunden oder so. Also wirklich nicht lang im Endeffekt. Alright. Ja, war echt gut. Guter Zock. 10, sehr guter 4 Zock. Von 5. Oh boy, wir sind schon... Wir sind jetzt hier schon bei 46. Keine Ahnung, wie viel da vorne weggeht. Alter Schwede. Wir haben nichts. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu den essentiellen Teilen, zu den Teilen. Das hasseln wir noch kurz durch. Weshalb die Leute hier überhaupt eigentlich einschalten. Mhm. Ah, sehr gut, sehr gut. Was? Ich muss es hier vom Laptop ablesen, meine Notizen. Ach, boy. Sorry. Und zwar... war die große Googelung der Woche. Ja. Oh, das ist das hier. Nee. Die große Googelung der Woche ging zu dem Thema, ob es Dinge gibt, die nicht ablaufen können. Also sprich Lebensmittel, die nicht verderben, die nicht malat werden, wenn sie verweilen. Lebensmittel. Da hast du schon direkt gemeint, ja, check mal ab, wie weit der Zucker so im Rennen ist. Mhm. Und da kann ich beruhigt sagen, Zucker ist auf jeden Fall in der Top-List drin. Und das Krasse war, egal auf welche Seite du kommst, sind immer genau die gleichen Dinger. Das heißt, wenn du auf den ersten ersten Dinger drauf drückst, dann kommt es gleich, wie wenn du auf den fünften Link bei Google drauf tippst. Deswegen soll ich die anderen einfach runterraten oder willst du ein bisschen raten? Ich würde ein bisschen raten. So. Okay. Wenn du mir also nicht ins Blaue raten, dann so ein paar kleinere Tipps gibst. Ah, ich glaube, aus dem Blauen raus würde ich schon direkt 3 Stück raten, wo da draufstehen. Okay. Warte, dann lass mich raten. Dann sage ich mal Zucker, Salz. Ah, langsam Zucker hatten wir, genau. Salz auf jeden Fall. Ja, ja. Es wird wahrscheinlich viel so Gemüse, Gewürzzeug sein. Vielleicht auch Pfeffer? Nee. Pfeffer nett. Pfeffer nett. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht kommt es ist halt nicht die Top 10, aber. Ja, dann Wasser. Wasser, richtig. Ja. Das ist ja mit Zucker, Salz, Wasser. Puh. Es wird schon enger. Mehl. Nee, Mehl ist nicht dabei. Ja, stimmt, Mehl kann auch. Aber es ist noch was dabei, wo ganz viel Zucker drin ist. Und es ist flüssig. Honig. Richtig. Honig wird nicht schlecht, der wird halt nur irgendwann so kristallin und dann kann man den ja wieder erhitzen und rumrühren und Fusch machen und dann ist der quasi wie vorher, solange halt da keine Stückchen reinkommen, das ist immer ganz wichtig. Wenn du halt, keine Brösel, wenn du halt das Messer nicht richtig ab und dann gehst du neu, dann schimmelt's halt. Das ist wie wenn jemand im Senf, wenn im Senf Stückle drin sind oder in der Butter. Oder im Wasser. Gott, Alter. Dann ist noch was dabei, was man trinken kann. Milch nicht. Nee, jetzt überleg mal, was ist ganz lang haltbar. Ja, Wasser. Ja, das hatten wir schon. Und noch was. Schnappes, richtig. Da gibt es irgendeine Regel, dass ab einer bestimmten... Da wird nur besser. Ne, ab einem bestimmten Promillegehalt ist... Nee, das heißt nicht Promillegehalt. Doch. Nee, das ist doch das im Blut dann. Nee, das ist der Alkoholwert. Die Umdrehungen auf jeden Fall, die hinten draufstehen. Ich glaube, bei 10 Stück oder sowas müssen die nicht mal sogar ein Datum draufschreiben, weil dann ist alles Gucci. Das ist übrigens der Promillewert. Das ist jetzt extrem peinlich, wenn es nicht stimmt, weil ich in einem Bereich arbeite, wo das sehr wichtig ist. Aber der Promillewert ist, glaube ich, das, was auf der Flasche steht. Das, was du als Promille bezeichnest, was jemand hat, ist der Promillewert pro Liter Blut, Blutalkohol und Atemalkohol hat so und so viel Gramm pro Liter Blut. Irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, das, was auf der Flasche steht, ist auf jeden Fall Promillewert. Okay. Glaube ich. Weil das ist immer gut, wenn man sagt, das ist auf jeden Fall. Schärft, auf jeden Fall ist es das. Glaube ich. Glaube ich. 5 Stück haben wir noch. Ja, gib Gas. Alter. Also, wir hatten noch, haben noch Reis. Mhm. Da gilt auch das Gleiche. Man muss das halt unter speziellen, man kann es natürlich jetzt nicht in die Hitze stellen oder wo es feucht ist oder so. Also da gibt es dann schon immer bestimmte Gegebenheiten, die erfüllt sein müssen. Dann noch Ahornsirup. Im Endeffekt wahrscheinlich so was Ähnliches wie Honig. Nee, wie Honig. Weil es einfach auch so viel Zucker ist. Und irgendwie ist es so, dass Bakterien reinen Zucker eh nicht, die können da nichts mitmachen irgendwie. Okay. Dann stand immer noch drauf Maisstärke. Ja. War so ein bisschen der überraschende Dinger so. Da hätte ich jetzt erstmal nichts mit anfangen können. Kann ich immer noch nicht. Ich weiß nicht, für was man Maisstärke braucht. Maisstärke, das nimmst du. Das ist im Endeffekt. Ich glaube, in Amerika, vor allem in Südamerika, so das Gegenstück zu der normalen Stärke, die ja keine normale Stärke ist, sondern meistens Kartoffelstärke hier in Deutschland, so im europäischen Bereich. Maisstärke nimmst, damit daraus machst du so Tortillas und so Bums. Ah, okay. Also, das nimmst du zum Backen. So, bevor ihr das iPad abnibbelt, stecke ich es mal ein. Oh ja. Dann steht noch drauf Vollkonserven. Ja, wow. Denkt man halt nicht dran, aber gehört halt eigentlich auch dazu, weil da, ich glaube, da schreiben die auch was drauf. Aber theoretisch kannst du das, also das tut dann vielleicht die Form verändern oder die Farbe und Geschmack, aber es wird, glaube ich, nie irgendwie schädlich für dich. Irgendwie sowas. Starrst du da Dinger. Gibt richtig viele interessante Videos auf YouTube, wo Leute so Konserven oder so Mahlzeiten aus dem Ersten Weltkrieg, die gefunden wurden, öffnen und dann noch essen und die einfach noch gut sind im Endeffekt. Die halt vielleicht ein bisschen staubig schmecken oder manches hat einen Geschmack verloren, aber im Endeffekt ist noch gut. Ja. Das ist so verrückt. Wie du was so lange konservieren kannst einfach. Das ist geil. Und das allerletzte auf der Liste ist destillierter Weißweinessig. Was? Steht das so? Braucht man anscheinend auch okay. So zum Kochen und Backen und was weiß ich. Weißweinessig, ich glaube, das ist was Gängiges. Ja, Weißweinessig schon, aber destilliert diese Zusage zu Zusatz. Ja. Ja, wird schon hinhauen. Und dann habe ich noch was Interessantes gefunden, und zwar Mindesthaltbarkeit und maximale Haltbarkeit. Ich glaube, da der Unterschied, den man macht. Also es gibt einmal ein Verbrauchsdatum und ein Mindesthaltbarkeitsdatum und dass man da unterscheidet, zum Beispiel auch wenn du irgendwie Hackfleisch kaufst, steht drauf, bis wann du es verbrauchen solltest. Da schreiben die nicht drauf, wann es ablaufen muss, sondern umgekehrt, und es verwechseln Leute und deswegen wird halt viel Zeug weggeworfen. Da soll man halt lieber immer ein bisschen nochmal double checken, hat man ja auch schon des Öfteren, glaube ich sogar, ja, dass ja. wir da manchmal Sachen zu früh wegwerfen, aber das hat man manchmal nicht in der Hand, da ist man halt einfach der oder der Tipp. Und dann fand ich noch ganz gut oder eigentlich ganz nervig, kennst du die Seiten, wenn du auf irgendwas draufklickst, so die 10 besten irgendwas, und dann musst du immer auf der Seite durch das durchklicken, so, oh, und kannst du ja, so durchscrollen. Wenn das auf dem Handy, Alter, und dann geht das nicht mit dem Knopf, Alter, lass mich doch scrollen, das kann nicht schon ganz gut. Und dann kommt beim siebten kommt ein Werbeding. Oh Gott. Und da gab es auf jeden Fall auch Sachen, die lang haltbar sind. Und da stand dann dran, Nummer 4 war nicht platziert, Tee, ein Bild von einem Tee, und dann steht dran, Tee hält sich ebenfalls sehr lange. Bei den anderen immer so ganz ausführlichen Bericht, beim Honig mit diesem, dass es wieder aufwerten muss, und da steht einfach, Tee hält, Alter, auch lange. Das hat mich dann sehr amüsiert, deswegen den Dinger noch reingeballert. Habe ich damit die Frage für dich sehr gut, ja. beantwortet? Sehr gut. Heute haben wir richtig viel Wissen vermittelt, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube schon. Heute war mal wieder der Wissenspodcast. Wir haben die Leute gar nicht begrüßt, Alter. Und damit herzlich willkommen zu Carsten Kruser, dem Wissenspodcast. Für Badewannenbesitzer. Das spätes Intro, Alter. Aber die Leute denken, glaub eh, ja, jetzt kommt's voll gar nicht mehr, und dann kommt's doch noch. Und dann kommt direkt so. So wie das große Finale, Alter. Die Leute denken, es kommt nicht, aber es kommt doch noch. Keine Angst. Auf uns kann man zählen, wir bleiben unseren Vorgaben treu. Unseren Vorsätzen. Unseren Ideen. Mir bleibt mir. Wir sind mir. Never change. A running. Always surrender. Point of no return. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz die Musik abhandeln hier. Okay. Das ist bei mir auch, glaube ich, ziemlich kurz. Ja, du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Aber halt, du musst mir noch eine Frage. Moment. Mach mal erst das mit der Frage fertig. Richtig, du musst mir noch eine Frage stellen. Ich habe eine Frage, weil die letzte für dich ein bisschen zu kurios war. Habe ich gedacht, bleiben wir mal bei was Bodenständigen. Und zwar kam es zu irgendeiner Situation, kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern, aber ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, ob du mir beantworten könntest, was genau Innereien sind. Wie das so, wo man da die Grenze zieht, einfach so, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich das Wort höre, nicht weiterhin denken muss, so genau könnte ich es jetzt nicht definieren, deswegen. So, jawohl, dann mache ich mal weiter mit dem Album. Jo. Wir haben uns angehört, ein Album von Justin. Oh. Justin Bieber, das Album hieß oder heißt Changes und kam dieses Jahr raus. A little bit of change. 17 Lieder, 52 Minuten. Ja. Pures Gesäusel von JB auf der Platte. Irgendwie habe ich angefangen zu hören und habe mich eigentlich ziemlich schnell gelangweilt bei dem Ding. Ja. Es ist so, da passiert nichts. kein Lied denkt man jetzt so, ah, da geht ein bisschen mehr, da ist ein bisschen, das jetzt ist interessant, so, es war immer so ganz sanftes Gesäusel, er kann ja schon ganz schön säuseln, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wenn ich eins von den drei Liedern höre, ob es da irgendwie irgendwas passiert. Welches war. Und dann kommt halt ein Lied, das vierte Lied Intentions, da ist ein Feature drauf, deswegen merkt man halt da, dass ein bisschen was geht, aber dann geht's halt wieder ein bisschen wack weiter. Bis dann irgendwann, das sind richtig viele Lieder, wo mir einfach nichts sagen, da könnte man jedes abspielen, ich würde die nicht erkennen und auseinanderhalten, vielleicht, weil ich das Feature irgendwie zuordnen kann, aber das ist richtig schwierig, finde ich. Und dann kommt das 12. Lied, wo dann eine Gitarre kommt, da war ich dann zum ersten Mal ein bisschen, aber Gitarre in einem Hip-Hop-Lied ist halt so auch nichts Neues. Aber hätte ich einfach weiter nach vorne gepackt und dann wäre es vielleicht schon viel besser gewesen, keine Ahnung. Ist irgendwie alles in allem nicht so ein stimmiges Album, zumindest für mich. Und dann habe ich mir auch irgendwie überlegt, gab es jemals irgendein gutes Album von Justin Bieber? Also auf jeden Fall gab es ein Album, wo ein, zwei gute Lieder drauf sind, aber so ein ganz gesammelt gutes würde ich jetzt nicht behaupten, dass es da eins gibt. Da muss ich dir widersprechen. Ja, viel mehr kann ich nicht sagen zu dem Album. Okay. Also ich muss anfangen mit dem Widerspruch. Purpose 2015 von Justin Bieber ist eins der besten Alben der modernen Popmusik, meiner Meinung nach. Eieieiei. Also da sind so viele Banger drauf. Das ist einfach so, was weiß ich, Where Are You Now, What Do You Mean, Sorry, No Pressure, das sind so viele, The Feeling mit Halsey, das sind richtig viele krasse Lieder drauf. Also sehr, sehr stimmig, muss ich wirklich sagen. Da muss ich meinen Hut in den Ring werfen für Justin Bieber, was halt ziemlich gut passt zu meinem Fazit zu dem Album, weil ich kein Justin Bieber-Hater bin, auf jeden Fall gar nicht. Also ich mag seine Musik eigentlich ab und zu mal, weil es einfach gute Musik ist. Es ist einfach gut geschrieben, gut durchdacht, gut aufgenommen, gut produziert. Ja, das ist einfach auf jeden Fall. Alles in allem gut, weil da halt wirklich richtig gute Leute dahinter stecken und weil Justin Bieber halt selber, glaube ich, sehr talentiert ist, was musikalisches Zeug angeht. Das kann er halt einfach und er kann es gut umsetzen, was ihm die Leute vermutlich vorgeben. Deswegen finde ich es nicht schlimm, das zu hören, weil es halt wirklich einfach gute Musik ist. Ob man ihn jetzt vom Typ her mag oder nicht, ist mir relativ bums. Ich mag die Musik. Das Album Change ist das Neue, ist aber, das passt irgendwie nicht für mich, finde ich. Ich finde, wie du auch schon gesagt hast, ist so alles irgendwie ein bisschen selbe und irgendwie so alles so nichtssagend. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er versucht von Lied 1 bis Lied 11, also bis das 12. dann kommt danach, versucht dann einen Sommerhit zu schreiben von 1 bis 11. Alles so Gesäusel mit so einem bisschen Umchuck-Beat meistens, so wie so dun, da, dun, da, dun, und er singt halt drüber. Und ich finde, danach geht's dann erst los, wie Justin Bieber seine Alben eigentlich bisher waren. Auch so ein bisschen mal was Melancholisches drin, mal ein Lied komplett ohne Beat, wo er nur singt, wo er ein bisschen über kritische Themen auch mal ein bisschen singt und nicht nur in den ersten 12 Liedern geht es einfach die ganze Zeit nur ums Bumsen. So. Er singt davon, wie er eine verführen will, dann singt er davon, wie was weiß ich, dass die Liebe für immer ist mit ihr und so. Also ich weiß nicht. Das habe ich mir auch überlegt gehabt, ob ich das, was ich bei Kollega gemacht habe, ob ich das bei dem auch hätte machen sollen. Weil ich glaube, so gefühlt, ich habe mich nicht so viel mit den Texten befasst, aber gefühlt kommen bestimmte Worte einfach ganz oft so. Und deswegen wirkt es auch, wie wenn das sich irgendwie immer im Kreis dreht, das Ganze. Ich hatte gerade auf der Heimfahrt vom Geschäft auch noch eine Idee, auch mit dem Text was zu machen. Und zwar den Text von Justin Bieber einfach deutsch zu übersetzen, so gut es geht. Und dir dann die Wahl zu lassen, zwei Textzeilen vorzulesen, eine von Helene Fischer, eine von Justin Bieber. Und du musst die richtige zuordnen, weil ich glaube, wenn man die ersten 11 Lieder auf Deutsch übersetzt, ist nicht arg weit weg von irgendwelchen deutschen Popschlager. Das kann gut sein, ne? Ja. Ist ja im Endeffekt auch amerikanischer Schlager halt einfach, aber das wissen halt viele nicht, die das hören. Die denken, oh, das ist voll die eloquente Musik, voll literarisch gut und so. Dabei ist einfach nur Schlagergeballer halt aus Amerika. Ruft er da. Ja. Also die letzten vier vor dem Remix sind eigentlich ganz in Ordnung, finde ich. Also Changes, Confirmation, That's What Love Is and At Least For Now. Das sind die Banger auf der Platte. Nee, nicht mal die Banger, aber das sind so ein bisschen die Lieder, die JB für mich vorher ausgemacht hat. Ein bisschen auch mal was Gutes, anderes. Und die anderen, das, was davor kommt, ist einfach alles so den momentanen Trend aufgegriffen und versucht, drauf mitzuschwimmen. Versucht halt da irgendwie einen Hit zu schreiben, dass das halt den Sommer über gespielt wird und man richtig viel Geld damit generieren kann. So wirkt es auf mich. Ja. Was würdest du für Punkte geben? Ich würde Punkte geben, ganze 4 Punkte. Von 10? 4 von 10. Okay. Ich hätte auch so 4, 4,5 hätte ich, glaube ich, angepeilt. Sind wir uns ja... Hä? Warum bist du gerade so rüber? Weiß ich auch nicht. Du hast okay. auch ganz viele Sachen, die ich beobachtet habe, aber ich habe es halt nicht angesprochen. Sag mal raus. Was du hast, ich weiß nicht, da wo du deine Hose ausgezogen hast, fand ich ein bisschen komisch, aber... okay. oh boy. Nee. Das wird wieder ein langer Dinger, sag ich dir. Bleib nicht bei dir in der... Ah, nee, ich werfe das safe raus. Stimmt, okay. Da habe ich halt jetzt den Handgriff mehr, wenn es halt mal so rum ist. Ich habe überlegt, irgendein altes raus. Ich bin gerade sehr radikal. Also ich höre gerade viel Shuffle-Musik. Echt? Und das denke ich so, wenn ich das Lied nicht kenne, nicht gut finde und dann auf dem Album auch nichts irgendwie benennen kann, dann fliegt es halt jetzt raus. Da sind Sachen drin, die waren ewig in meiner Mediathek. Alles raus, rausgewandert, in hohen Bogen rausgekommen. Ich mache gerade auf, Frühjahrsputz. Ich stelle komplett auf Apple Music um. Das, was du auch mal gemacht hast, alles rausschmeißen und durch Apple Music Zeug ersetzen. Nichts mehr so gespeichert haben. Na wirklich, wenn ich was skip, zack. Man kann sich das sogar sortieren lassen, wie oft man Lieder geskippt hat auf iTunes. Ehrlich? Ja. Bei Titel? Ja, aber da sind trotzdem dann Lieder drin, die man eigentlich gut findet, weil man halt irgendwie in einem Moment, wo man eine Playlist gehört hat, das dann... Na gut, man hat es vielleicht auch geskippt oder man hat es halt irgendwie aus Versehen abgebrochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da auch Lieder drin, wo man eigentlich gut findet. Oder man skippt die halt wirklich. Kann da irgendwie so eine intelligente Playlist machen und dann kann man die sortieren nach. Oder man kann seine ganze Musik, glaube ich, unter Songs oder sowas, kann nach richtig verrückten und verkopften Sachen das sortieren. Ich kann ihn nur nach Wiedergaben und so sortieren. Das kann man uns ja nachher anschauen. Das ist, glaube ich, jetzt an der Stelle nicht das ganz so wichtig. Schauen wir uns nachher an. Aber ich benutze in letzter Zeit oft dieses Lyrics-Dings da, dass wenn du ein Lied anhörst, dass du dann den Text so mitlaufend hast, wird dann immer so groß. Ja, habe ich auch schon. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, vor allem wenn man irgendwas zum ersten Mal hört, dann kann man besser gucken. Ich hab's gefunden, ey. Welches Lied hast du am meisten geskippt? Du kennst es. Manowar. Warriors of the World. Nee, wahrscheinlich ist bei dir auch ganz weit oben. Caramel Danze. Nee, wie heißt das? Nee, es ist Palace von A$AP Rocky, weil das ganz am Anfang von der Mediathek war. Oh, ich höre Musik an, kommt immer das Lied. Kommt immer das Lied, das alles. Erst noch schaffeln. Aber das ist ja nur die Statistik von iTunes, da ist nicht mein iPhone mit reingerechnet, oder? Man kann das, glaube ich, synchronisieren, den ganzen Bums. Ah, okay. Das machen wir nachher. Das machen wir nachher, ja. Das ist jetzt auch für ganz eine Randgruppe von der Randgruppe hier gerade. Schon. Aber wen es interessiert, schreibt es in die WhatsApp-Gruppe, wenn ihr drin seid. Ja, ich kann auch meine Lifehacks da drin droppen, falls ihr... Kann der Patrizzle die Technikleitung ein bisschen Sachen rausballern. Alright. Sollen wir noch den großen... Den großen Lukas? Ja. Genial gelungen. Müssen wir. Der hat sich schon beschwert. Ja, der hat schon gesagt, zwei Folgen in Folge. Übrigens Folge 59, gell? Nächste Woche ist... Hast du das nicht vorbereitet, was wir vorhaben? Folge 39, Bruder. Warte. So weit sind wir noch nicht. Oder 49? Aber 59 safe man nicht. Was habe ich 59 gesagt? Du hast 59 gesagt. Es ist 39. 39, aber ich wollte eigentlich darauf anspielen, dass nächstes Mal Jubiläum ist. Nicht. Ja, Mann, Alter. So viele geil, jawohl, Alter. Sehr gut. Was ist schon? Hauen raus. Der Lukas? Ja, das machen wir dann immer uns jetzt die Zeit. Muss ich jetzt kurz mein Handy in die Hand nehmen, dann kannst du mich vielleicht kurz nicht sehen. Oh nein. Ich bin weg, oder? Ich höre dich noch. Das ist ja zum Glück. Handy ist richtig heiß, was geht? Wo sind sie? Okay. Boah, das sind halt zwei längere. Zwei echt handige Fragen. Nimm was Kurzes. Nimm sowas wie, okay, dann, wie das mit dem Kugelschreiber. Nee, das mit dem Pferd, mit dem Bullenreiten. Okay, Bullenreiten. Warte, ich Bullenreiten. nee. Ja. Nehmen wir doch einfach Schlafen in Unterhose mit T-Shirt. Hat das nicht oder schon? Ähnliches. Nee. Okay. Fenster oder Türen offen. Aber wir haben das mal privat gebabbelt, oder? Ja, ich glaube. Yeah. Gut sein. Soll ich anfangen, weil du es gestellt hast? Ja, fang okay. an. Okay. Also ich schlafe in einem Schlafanzug. Ja. Weil dann ist es so getrennt von der restlichen Wäsche. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und das Fenster ist gekippt, aber der Rollladen ist unten. Gerade je kälter es ist, desto unterer ist er, desto zuer ist er. Aber so, dass immer ein bisschen Frischluft reinkommt. Und da ist dann auch nicht warm. Und was war noch die Frage? Ob es Licht an, Licht aus? Nee, Türen offen oder Fenster Tür, offen. Licht Tür. An oder Licht aus. Was? Ich würde es gerne sehen. Ich schlafe mit Licht an und Augen offen. Muss meine Feinde kommen sehen. Nee, und Türe zu. Ja. Also ich schlaf bei mir daheim mit Türe zu, Fenster gekippt und Rollladen, also im Winter Rollladen unten, so die oberen 4-5 Spalten offen, damit Luft reinkommt, aber nicht zu viel Kälte. Je nachdem, wie wärmer es wird, geht der Rollladen ein bisschen weiter auf, aber ich lasse ihn immer so zu, dass es wirklich dunkel ist, weil ich das als Kind nie hatte. Ich hatte immer Klappläden, da war es nie dunkel bei mir im Zimmer. Und seit ich ausgezogen bin, kann ich richtig dunkel machen und ich feiere so sehr. Ich schlafe so viel besser, wenn es richtig dunkel ist. Geil. Und dann nutze ich, schlafe ich in der Boxershort und wenn ich so ein bisschen kränkel oder so, oder mir es kalt ist, dann ziehe ich noch ein T-Shirt dazu an. Eins, das ich am Tag vorher getragen habe und das trage ich dann ein paar Nächte. Und dann schlafe ich wieder 3 Wochen ohne T-Shirt. Ah ja. Und wenn ich bei Lizzie penne, dann will sie immer, dass die Tür ein bisschen offen ist, weil das besser ist, wenn die Tür ein bisschen offen ist. Dann will sie, dass das Fenster ganz offen ist, weil das besser ist, wenn das Fenster ganz offen ist. Und da schlafe ich immer mit T-Shirt, weil das Fenster ganz offen ist, Alter. Da siehst du eine halbe Leichenstarre, wenn das im Winter reinzieht und dann... Ja, ist alles gut. Ich mach Türe offen, so. Türe offen und Fenster offen, da kommen halt schon mal ein paar frostige Temperaturen zustande, wenn es da durchzieht. Hey. Aber das ist auch ein größeres Zimmer bei mir daheim. Das ist mein Zimmer relativ klein, da wäre Fenster offen, geht da echt nur im Sommer, sonst ist es sofort eiskalt bei mir im Zimmer. Was aber auch praktisch ist eigentlich. Das ja, wenn so ich also dann hast du eine Ladung Luft reingelassen. Lüften ist mega, Alter. Wenn ich morgens duschen gehe, mache ich einmal kurz Fenster auf für 5 Minuten oder so, mach's wieder zu und es ist komplett Frischluft bei mir im Zimmer. Ist richtig geil. So viel dazu. So viel dazu. Luke, sag's uns, wie machst du das? Wie ist deine Kombination aus? Soll man einen Tipp abgeben? Lukas ist ein Nacktschläfer, Alter. Ich glaube, ich tippe, dass Lukas ein komplett Nacktschläfer. Komplett nackt? Ich glaube, komplett nackt. Ohne Decke, aber alles das, zu. Das tut. Aber ich habe sehr großen Respekt, muss ich an dieser Stelle mal sagen, von Nacktschläfern. Ich finde es super ekelhaft, glaube ich, wenn ich so mit meinem Pipi und mit meinem Popo nackig an meine Bettwäsche stoß. Ja, du tust jetzt nackig an deine Klamotten stoßen. Ja, aber das ist ja dazwischen dann. Und das geht ja dann in aber die Wäsche. Aber ist das okay, aber die Bettwäsche ist nicht ja, okay. Weil das wird häufiger gewaschen. Also das wird, ich trage meine... Das ist sowas von privat, können wir hier abschalten? Ja, ich hab's nicht. Beenden wir es doch einfach an dieser ja, okay, Stelle. Meine, das muss niemand wissen. Wir haben vorher kein Safe-Wort ausgemacht, an dem man hätte stoppen können. Käsekuchen. Ja, okay. Ja, cool. Machen wir so den Deckel auf die Dose. Ja. Machen wir den Laden dicht. Machen wir einen richtig drauf, den Deckel auf die Dose. Mach mal einen Knopf dran. Ich finde, einen Knopf dran machen finde ich so ein schönes Ding für was fertig machen. Ich weiß nicht warum. Da machen wir doch jetzt einen Knopf dran. Wenn alle Dinge fertig sind, ja, genau. Dran ist. Die kriegen so einen Knopf. ganz normale Praxis im Autobau, wenn das Auto nach der Hochzeit und so, wenn es aus dem Werk rauskommt, einen Knopf dran gemacht. Gut. Jetzt kann man da einschalten. Deswegen sagt man auch da Stück Knopf dran. Das war ja. So ein Sprichwort. Oder wir werden jetzt geknopft. Heißt, wir knöpfen jetzt. Ist so, das machen wir jetzt fertig. Jetzt knöpfen wir aber. Knöpfen wir uns den mal vor, den machen wir fertig. Da haben wir es doch, da schließt sich das. Heute Kreis. Abend wird so richtig geknöpfert. Alter, da machen wir uns richtig fertig heute Abend. Das könnte alles sein. Schon, perfekt. Sehr gut, das gefällt mir gut. Gut, dann würde ich sagen, machst du das nochmal so ganz schön wie beim letzten Mal. Soll ich es nochmal machen? So einen kleinen Gruß an die Runde, kleine Empfehlung für die Leute, was sie an einem Freitag oder am Wochenende so unternehmen können. Natürlich, nachdem sie den Podcast voll fertig angehört haben. Ja. Und Bewertung und Glocke, und du weißt. Genau, drück den Daumen und ja, habt ein schönes, wunderschönes Wochenende mal wieder, nachdem, ich hoffe, ihr habt euch vom Karnevalssuff erholt, der letzte Woche war. Heute gebe ich euch eine gesundheitliche Empfehlung mit auf den Weg. Wascht euch die Hände gut nach jedem Körperkontakt und niest und hustet in eure Ellenbogen und nicht in die Hand am besten. Nicht einfach nur so raushusten, ist nicht gut. Und ja, seid ein bisschen vorsichtig einfach wegen dem Thema, was wir ganz am Anfang von der Folge hatten. Ich glaube, man soll nicht in Panik geraten, aber man kann auch vorsichtig ein bisschen sein. Vorsicht walten lassen, schön Hände waschen nach Körperkontakt und so. Ist bestimmt nicht schlecht. Und passt auf euch auf, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.